2 Timothy chapter 3, 2. Timotheus Kapitel 3, verse 5, Vers 5, holding to a form of godliness, die eine Form der Gottseligkeit haben, although they have denied its power, deren Kraft aber verleugnen, avoid such men as these. Von diesen wende dich weg. Verse 13. Vers 13. But evil men and imposters will proceed from bad to worse. Böse Menschen und Betrüger aber werden zu Schlimmerem fortschreiten. Deceiving and being deceived. Indem sie verführen und verführt werden. Now these are not necessarily unsaved men. Das sind nicht unbedingt ungerettete Leute. They may be saved men. Das können Gerettete sein. One thing is for sure, if you hang around these kind of men, you will begin to take on their habits. Doch wenn du mit solchen Menschen zusammen bist, wirst du dann auch ihr Benehmen annehmen, ihr Verhalten. We want to focus on this phrase, holding to a form of godliness. Wir wollen jetzt die Phrase näher untersuchen, sich an eine Form der Gottseligkeit halten. I'm holding to a form of godliness. Ich halte mich an eine Form der Gottseligkeit. Like, I don't want to let it go. Das heißt, ich will sie nicht right. loslassen. I'm holding it. Ich halte mich krampfhaft right. daran fest. It's my security blanket. Es ist mein Sicherheitstuch. Like with Snoopy and the Peanuts. Also wie bei Snoopy und dem Erdnuss. Who's that little guy? Is that right? Linus had the blanket, right? Da war dieser Linus, der hatte eben diese Decke. Right, in this form, it's a form of godliness, is like a security blanket. Es ist wie ein Sicherheitsmantel. And it was godliness at one time. Und es war einmal wirklich Gottseligkeit. But now it's just a form. Aber jetzt hat es nur die Form. Also, something happened on the inside. Da ist innen etwas passiert. And now it's just a shell. Jetzt ist es einfach nur eine Schale. The yolk is out and the white, and now it's just an eggshell. Das heißt, jetzt ist nämlich der Dotter draußen. Jetzt ist nur mehr das Weiße da, die Schale. And I want you to turn with me to 1 Corinthians 9 now. Gehen wir jetzt auch zum 1. Korinther 9. And I want to speak on this subject. Ich will über dieses Thema weiter. Of being disqualified. Das disqualifiziert sein. It's a very, very important subject. Das ist ein sehr interessantes Thema, wichtiges Thema. It can be taken to two extremes. Es kann in zwei Extreme ausarten. And these two extremes I'd like to deal with tonight. Ich will beide heute Abend besprechen. Disqualification is found in 1 Corinthians 9:27. Disqualifikation finden wir in 1. Korinther 9:27. Paul said, "But I discipline my body and make it my slave." Paul sagte, sondern ich zerschlage meinen Leib und knechte ihn. So that after I have preached to others, I myself will not be disqualified. Damit ich nicht, nachdem ich anderen gepredigt, selbst verwerflicht werde. That means I'm taken out of the race. Das heißt, dass ich aus dem Rennen herausgenommen werde. I am disqualified. Disqualifiziert. I looked up on the internet. Ich habe im Internet dann nachgeschaut. Today Olympics disqualification. Also das Disqualifikationen bei den Olympischen Spielen. And there was this woman walker, you know, when they walk race. Das war ein Gehen, ein Wettgehen. I don't know what they call it, you know. Das ist ein Gehen, olympisches Gehen. Yeah, yeah, right. It's the walk race, you know. Yeah. And it's a 20-mile walk race. Und die gehen da eben 20 Kilometer. And this lady is in front. Und da ist eine Dame vorne. Clearly in front. Ganz klar vorne. She's coming toward the stadium. Sie kommt aufs Stadion. She's got like 300 meters to the gold medal. 300 Meter hat sie noch bis zur Goldmedaille. And as she comes to the stadium doors, und sie kommt dann direkt beim Eingang des Stadions. She gets a red flag. Bekommt sie die rote Karte. A second red flag. Eine zweite. A third red flag. Eine dritte. You are disqualified. Disqualifiziert. Out of the race. Aus dem Rennen. You get no reward. Keine Belohnung. And she was so shocked. Sie war so schockiert. Because she didn't follow the rules of how to walk. Sie hat nämlich nicht den Regeln genau gefolgt, wie sie zu gehen hatte. Two basic rules. Und das sind zwei Grundregeln. One foot always has to be on the ground. Es muss ein Fuß immer am Boden sein. And the one knee always has to be bent to a certain point. Und ein Knie muss immer zu einem gewissen Ausmaß gebeugt sein. Before it is straightened out. Bevor es wieder gestreckt wird. And the referees were watching her. Schiedsrichter beobachteten sie. And she was disqualified. Und sie wurde disqualifiziert. Taken out of the race. Aus dem Rennen herausgenommen. No mercy. Keine Barmherzigkeit. Disqualification. Disqualifiziert. I remember watching an Olympic this girl, you know, they do these little flips in the, they have the mats, and then she's so doing bei anderen Olympischen Spielen habe ich da jemand eine Turnerin beobachtet, you know, wo sie so Saltos macht. She's in the corner and she runs and she flips and all these crazy things. Also sie nimmt den Anlauf und sie dreht sich in der Luft und macht all diese verrückten Sachen. And she's the best. Und ist die Beste. And then she steps on the line. Und dann steigt sie auf eine Linie. A little bit overconfident, she steps on the line. Ein bisschen zu selbst, viel Selbstvertrauen. And sie steigt auf die Grenze. Loses major points. Und sie verliert viele Punkte dadurch. She backed up, she didn't look, she was so confident, right on the line. Sie war zu selbstbewusst, sich zu selbstbewusst, ist zu weit zurückgetreten über die Linie. And the commentators said, "Oh my goodness, so unfortunate." Und dann die Kommentare waren so, ach, das ist so schade. Points deducted for such a foolish mistake. Wegen so einem unnötigen Fehler Punkte verlieren. This is disqualification. Das ist Disqualifikation. And it can happen, and it does happen in the Christian life. Und es passiert im christlichen Leben. Now let's look at verse 27 again. Vers 27. But let's go back to verse 24. Vers 24. Pick up some momentum. Also, dass wir ein bisschen mehr Schwung bekommen. Do you not know that those who run in a race all run, but only one receives the prize? Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber einer den Preis empfängt? Run in such a way, lauft so, that you may win. Dass ihr ihn erlangt. In such a way. So, lauft so. There's a certain way to run. Es gibt eine gewisse Regel, and nach run der man läuft. That way. Und laufe nach dieser Regel. According to the rules. Nach den Regeln. Where's the rule book? Wo ist das Regelbuch? Right here. Da ist es. This is the rule book. Das ist das Buch, da sind die Regeln drin. That's why Psalm 1 says meditate on the word day and night. Deswegen sagt Psalm 1, meditiere im Wort Tag und Nacht. I will stand before the Lord myself. Ich werde vor dem Herrn selber stehen. With this book. Mit diesem Buch. And I can't blame anybody else. Ich werde niemanden verantwortlich machen können. I can't look at the preacher, I can't look at somebody. Kann nicht auf den Prediger mich ausreden oder auf jeden anderen. God will say, I told you to meditate on the word day and night. Gott wird mir sagen, ich habe dir gesagt, zu meditieren im Wort Tag und Nacht. If we're gonna not be disqualified, wenn du die Disqualifikation vermeiden willst, we need to know the rules, müssen wir die Regeln kennen. Right? Number one. Erstens. Okay, let's continue. Machen wir weiter. Verse 25. Everyone who competes in the games. Jeder aber, der kämpft, ist enthaltsam. Exercises self-control in most everything. Ist enthaltsam in beinahe allem, in fast allem? No, nein, in all things. No, nein, er ist enthaltsam in allem. These athletes exercise self-control in their sleep. Diese Athleten, die sind sie passen auf, dass sie genug Schlaf what bekommen. What they eat. Passen auf, was sie what essen. They drink. Was sie trinken. Where they go. Wo sie hingehen. Who their friends are. Mit wem sie sich assoziieren. They exercise control in all things. Alles ist kontrolliert in ihrem Leben, diszipliniert. They then do it to receive a perishable wreath. Jene freilich, damit sie einen vergänglichen Siegeskranz empfangen. But we, wir aber, an imperishable. Einen unvergänglichen. So picture that now. Stellt euch das vor. If you can imagine with me 100,000 years from tonight. Wenn man sich nur vorstellen kann, in 100,000 Jahren. And then multiply that times another 100,000. Und du das wieder mit 100,000 multiplizieren. I would never do that if Gerald was not the translator. Das würde ich mich nie trauen zu tun, wenn der Gerald nicht übersetzt. What is the sum, Gerald? 10 billion. 10 billion? Yeah. Can you picture 10 billion years from tonight? Also in 10 Milliarden Jahren. Stellt euch das einmal vor. That crown is as glorious as it was the day you received it. Diese Krone, die wird genauso herrlich sein wie an jenem Moment, wo ihr sie zuerst empfangen habt. And 10 billion times 10 billion, Gerald? Ja, und dann das sind dann 10 hoch 20 Jahre. Das sind kann man nicht in Worten, weiß ich es nicht mehr. I don't know it in words. There's no words for it. It's a one with 20 zeros. It's one with 20 zeros. Yeah. It's like into eternity. In der Ewigkeit. And it's just the first day. Und das ist der erste Tag. So let's say the first day of eternity is 10 billion years long. Also der erste Tag in der Ewigkeit ist einmal 10 Milliarden Jahre lang. You've been there 10 billion years. Jetzt bist du 10 Milliarden Jahre dort. You don't even remember the earth anymore. Hardly, du kannst dich like, an die Erde schon lange nicht mehr erinnern. You have to go to the archives to remember even what you looked like on the earth. Und du musst in den Archiven nachschauen, um überhaupt nachzusehen, wie du auf der Erde mal ausgeschaut hast. Hey, let's do something really funny tonight. Mach mal was Lustiges heute. Let's Abend. Go to the archives from the earth. Gehen wir in die irdischen Archive. Remember what you used to look like? Ja, schau mal, wie wir damals ausgeschaut haben. I haven't looked in those archives for 5 billion years. Seit 5 Milliarden Jahren war ich da nicht mehr drinnen. Let's go. Schauen wir uns das an. What if the first day of eternity was 5 billion years long? Und was ist, wenn der erste Tag der Ewigkeit bloß 5 Milliarden Jahre alt wäre oder lang wäre? Every day. Und das gilt für jeden Tag. And then with that you're there 5 or 10 billion years. Und dann bist du wieder 5 bis 10 Milliarden Jahre. And that crown is still the same as the day you got it. Doch die Krone sieht genauso aus wie an jenem Tag, wo du sie zuerst bekommen hast. Whatever it represents is the same. Was immer sie repräsentiert. All through eternity. Ist das gleiche durch die Ewigkeit. It's unimaginable tonight. Es ist eigentlich unvorstellbar heute. But this is the thing we're running for. Aber um das laufen. And in the billions of years to come. Und in den Milliarden Jahren, die kommen. This person still has the crown. Hat die Person noch immer diese Krone? Billions of years later. Ja, Milliarden Jahre noch später. And you think, wow, und du denkst, you were wise. Du warst weise. You made the right decision. Du hast die richtigen Entscheidungen getroffen. When it said imperishable, it meant imperishable. Und wenn es heißt unvergänglich, und dann hieß es so wirklich, dass es unvergänglich ist. It's still there. Die ist noch da. Unbelievable. Unglaublich. So the chips are high. Also es stakes. Ist wirklich, es ist viel, es geht viel. Okay, we're running for something that will be with us throughout eternity. Es geht etwas, was uns gehören wird in der ganzen Ewigkeit. Verse 26. Therefore, deshalb, I run in such a way, laufe ich so, in so einer Weise, as not without aim, nicht wie ins Ungewisse. I box in such a way, ich kämpfe so, as not beating the air. Nicht wie einer, der in die Luft fliegt. Three times he says in such a way. Dreimal sagt auf so eine Weise. Verse 27. But I discipline my body, sondern ich zerschlage meinen Leib, and make it my slave, und knechte ihn, so that after I preach to others, damit ich nicht, nachdem ich anderen gepredigt, I myself will not be disqualified. Selbst verwerflich werde. Let's talk about the two extremes. Sprechen wir jetzt über zwei Extreme. Let's go to the first extreme, number one. Das erste Extrem. The finished work, das vollbrachte Werk, neutralizes all disqualification. Es neutralisiert eigentlich alle Arten von Disqualifikationen. That is false. Das ist falsch. The Apostle Paul knew disqualification more than he knew the finished work better than anyone in history. Der Apostel Paulus kannte das vollbrachte Werk besser als irgendjemand in der Geschichte. Anyone in history. Irgendjemand anderes. He knew all about justification by faith. Wusste über Rechtfertigung im Glauben. He knew all about being secure in God's grace. Wusste alles über die Sicherheit in Gottes Gnade. He wrote Romans 7. Er selber schrieb das siebte Kapitel im Römerbrief. I know that in me dwells no good thing. Er sagte ja, dass in ihm nichts Gutes wohne. He wrote Romans 8. Er schrieb das achte Römerkapitel. There is therefore now no condemnation. Da gibt's keine Verdammung. This was the apostle of grace. Der Apostel der Gnade war. He was the one who persecuted the church as Saul of Tarsus. Und verfolgte die Gemeinde als der Saulus von Tarsus. Put his thumb down when Stephen was stoned. Zeigte mit dem Daumen nach unten, dass Stephanus gesteinigt he was wurde. 1 Timothy 1, he was a blasphemer. War ein Lästerer in 1. Timotheus Kapitel 1. A violent aggressor. War ein grausamer Aggressivling. But he said, but God showed me mercy. Doch Gott zeigte ihm Barmherzigkeit. To make me an example to everyone. um ihm als Beispiel zu verwenden für alle. If God could use me, he can use anyone. Das heißt, wenn Gott ihn verwenden kann, kann er wohl jeden verwenden. And this great apostle of grace, und dieser große Apostel der Gnade, the apostle to the Gentiles, Apostel den Heiden, says, sagt, lest I be disqualified. Dass ich nicht selber am Ende disqualifiziert bin. Any of us can be disqualified. Jeder von uns kann disqualifiziert werden. And when you are disqualified, und wenn du disqualifiziert bist, you are out of the race. Bist du nicht mehr im Rennen. Now let's not go to the other extreme. Jetzt haben wir aber Acht vor dem anderen Extrem. The other extreme is this. Das andere Extrem ist das. That once you're out of the race, wenn du aus dem Rennen einmal draußen bist, there's no more races. Dann gibt es keinen Lauf mehr. There's plenty of races. Es gibt viele Läufe. But when we're disqualified, wenn wir disqualifiziert sind, we are disqualified from what God wants for us. Werden wir disqualifiziert von dem, was Gott für uns eigentlich gewollt hat? We get disqualified from God's very best. Wir disqualifizieren uns von Gottes Allerbesten. This word disqualified, disqualifiziert, means Wort, to be rejected, heißt abgelehnt, to say no, also nein, not you. Nicht du. 1 Samuel chapter 16. 1. Samuel Kapitel 16. When the Lord sent Samuel to find a king, als der Herr den Samuel ausschickte, einen König zu salben, he said, "Go to the house of Jesse." Schickte er ihn zum Haus Jesse. And there you will find a king. Dort findest du einen König. From his sons. Von seinen Söhnen. So Samuel comes along. Samuel kommt. And he looks at the first son. Sieht den ersten Sohn. Wow, he's big and strong and handsome. Sieht gut aus. And he says inside himself, und sagt zu sich selbst, surely this is the one. Sicherlich ist das derjenige. And the Lord says to Samuel, doch der Herr sagt zu Samuel, do not look at the outward, schau nicht aufs Äußere, because I have rejected him. Weil ich ihn abgelehnt habe. He was a candidate, but he was rejected. Er war schon ein Kandidat, aber jetzt ist er abgelehnt. The Lord didn't say, "Oh, you know." Der Herr sagte nicht so. Not a bad choice. Keine schlechte Wahl. But not my choice. Aber trotzdem weiß ich was Besseres. I mean, he's not a bad guy, Samuel. Er ist nicht so schlecht, Samuel. Matter of fact, eigentlich, yeah, maybe him or David, doesn't really matter. I mean, let's go with David. Also eigentlich er oder David, aber der David vielleicht ist no, besser. No, he says no. Nein. This one is rejected. Der ist abgelehnt. Rejected like from salvation? Von der Rettung? No. Nein. Rejected from being used by God? Von der Möglichkeit von Gott verwendet zu werden? No. Auch nicht. Rejected from being king. Abgelehnt, König zu sein. That doesn't mean he can't be used in something else. Heißt er nicht, dass man ihn für was anderes verwenden but kann. But from king. Aber von dem Königsposten. God chose David as the king. Gott wählte David als für den Königsposition. Right? David met the qualification. David hatte diese Qualifikation. Acts 13. Apostelgeschichte 13. Says that David was a man after God's own heart. Dass David war ein Mensch nach Gottes Herzen. A man who would do all of God's will. Der den gesamten Willen Gottes tut. This was the greatest qualification. Und das war die größte Qualifikation. And David had it. Oder Eignung. Und David war so geeignet. Now there's kind of three extremes here. Jetzt haben wir schon eigentlich drei Extreme. First of all, the one is disqualification means you're not going to heaven anymore. Zuerst die erste Disqualifikation vom Himmel. It's not talking about that. Darüber spricht er nicht. Number two. Zweitens. Means that you can't be used anymore. Du kannst nicht mehr verwendet werden. In any way. Auf irgendeine Weise. It doesn't mean that either. Auch das heißt es nicht. When Israel came across the wilderness, als Israel über die Wüste überquerte, they murmured and complained. Beklagten sie sich und raunten die ganze Zeit. God's perfect will for them was to march right into the promised land. Gottes perfekter Wille war für sie direkt ins verheißene Land einzumarschieren. A 14-day march. 14-Tagesmarsch. At the speed of the oldest women. Nach dem Schritt der ältesten Frauen. 14 days to the promised land. 14 kleine Tagesmärsche. And they complained. Doch sie beklagten und murrten. And were in unbelief. glaubt nicht. Disobedient to God. Ungehorsam. And they were disqualified. Und sie waren disqualifiziert. God said no. Gott sagte nein. This generation does not go in. Diese Generation geht nicht hinein. And then the generation said no, we're sorry, we want to go in. Doch dann sagte diese Generation, wir wollen aber hinein. Attack! Angriff. And God said they better not go up there. Und Gott sagte, sie überlegen sich besser. Because I'm not going with them. Weil ich bin nicht hinter ihnen. And they went without God. Und sie gingen trotzdem ohne Gott. God didn't change his mind. Doch Gott ließ sich nicht umstimmen. This generation he swore is not going in. Weil er schwörte, dass dieses Geschlecht nicht hineingehen wird. Disqualification is a very, very important issue. Disqualifikation ist etwas sehr, was wichtiges. It's something that should guide and protect our lives for the rest of our lives. Es soll unser Leben bewahren und führen, solange wir leben. To know und zu wissen, that God sees everything. Dass Gott alles sieht. Hebrews 4:13 everything is laid naked before God. Hebräer 4:13 alles ist nackt vor Gott. My attitudes toward people. Meine Einstellung Leuten gegenüber. The things I do behind closed doors. Was ich im Verborgenen tue. Everything is naked before God. Alles ist nackt und offen vor Gott. This is why Proverbs 1:7 Sprüche 1:7 says the fear of the Lord is the beginning of understanding. Die Furcht des Herrn ist ja nur der Anfang der Einsicht, des Verständnisses. Proverbs 9:10 Sprüche 9, of 10, wisdom. Der Weisheit. The fear of the Lord. Die Furcht des Herrn. Proverbs 8:13 Sprüche 8:13 to depart from evil. Vom Bösen weichen. Depart. Weggehen. Trennen. You're on top of a mountain. Du bist auf einem Berg. Suddenly it starts to rumble. Und auf einmal zittert er. And someone says, a volcano! Und jemand sagt, ein Vulkan. You depart. Du schaust, dass du wegkommst. I'm out of here. So schnell wie möglich und du läufst. Depart from evil. Vom Bösen flüchten. The fear of the Lord is to depart from evil. Die Furcht des Herrn ist vor dem Bösen zu flüchten. Sometimes it's not so easy. Manchmal ist es nicht so leicht. We catch a flu. Wir infizieren uns irgendwie. A spiritual flu. Geistige Grippe. You try to blow it out your nose and it's still there. Man versucht sich zu schneuzen, es ist noch immer da. Right? You step in it and you still smell. Man steigt drauf oder reibt sich ab, aber man stinkt noch immer. Right? It's not. Jesus said, if your right eye offends you, pluck it out. Jesus and sagt, wenn dein rechtes Auge dich beleidigt, dann nimm es und werf es weg. Lord, my right eye offends me. Herr, mein rechtes Auge macht mir Probleme. Boop. Is that good? Ist das gut? No. Nein. Pick it up and throw it. Nein, das ist nicht genug. Nimm's und schmeiß es. Really? Ja. Yeah, throw it. Schmeiß es. Now cut the right arm off. So, jetzt schneid den rechten Arm auch weg. Stop. Is that good? Gut genug? Now, nein. Pick it up and throw it. Nein, erfasse ihn und schmeiß ihn. He's speaking very powerfully here. Er spricht hier sehr, sehr kräftige Sprache. Right? He's using a hyperbole. Er macht hier eine Übertreibung oder right? Beziehungsweise ein Gleichnis. But the meaning is serious. Mit aber sehr ernsten Hintergrund. Disqualification is real. Disqualifikation ist was sehr was Reales. We've talked about the one. It's not being disqualified from heaven. Es ist nicht vom Himmel disqualifiziert. Because of Romans 8:1. Wegen Römer 8:1. There's no condemnation. Es ist keine Verdammung. Nothing can separate you from the love of God. Nichts kann dich von der Liebe Gottes trennen. If the Holy Spirit indwells me, wenn der Heilige Geist in mir wohnt, if I've been born again, wenn ich wiedergeboren bin, I can't become unborn. Kann ich nicht wieder ungeboren werden? How can your child not be your child anymore? Wie kann dein Kind aufhören, dein Kind zu sein? Right? No matter what he does, he's still your child. Ja, ganz egal, wie er sich verhält, er bleibt dein Kind. Though he may be disqualified from many things in his life. Trotzdem mag er sich viele Dinge vereiteln in that seinem kid Leben. Is still your child. Dieses Kind bleibt dein Kind. Number one. Number two. Zweitens. Though you are disqualified from God's best, obwohl du vom Gottes Besten disqualifiziert bist, you are not disqualified from God's goodness. Bist du nicht von Gottes Güte disqualifiziert. But let's not underestimate losing the best. Aber unterschätzen wir nicht die Gefahr, das Allerbeste zu verpassen. And let's not underestimate his goodness. Und tun wir auch nicht unterschätzen seine Güte. Deuteronomy 2:7. 5. Mose 2:7. This nation that came into the wilderness. Dieses Volk, das in die Wüste eintrat. Unbelieving, unthankful. Ungläubig, undankbar. Bunch of babies. Wirklich ein Haufen von no Babys. Courage. Keinen no Mut. Nothing. Just nichts. Unbelieving, disobedient. Ungläubig, ungehorsam. Rebellious. Und in Rebellion. If I was God, what would I do? Was würde ich tun, wenn ich Gott wäre? I don't even want to say. Ich will es nicht sagen. But what did God do? Doch was tat Gott? Deuteronomy 2:7 says this generation. Go ahead. 5. Mose 2:7. Diese Generation never lacked a thing. Es mangelte ihnen nie an etwas. Every morning there was food. Jeden Morgen gab es Essen. Their clothes never wore out. Die Kleider, die zerrissen nicht. They were not out of the race. Sie waren noch immer im Lauf. They were just out of that race. Sie haben diesen bestimmten Lauf, an dem haben sie nicht mehr teilgenommen. Hey, you can still play basketball. Du kannst doch immer Basketball spielen. But not in the NBA. Aber nicht mehr in der NBA. Right? So you es. Can still play soccer. Du kannst noch immer Fußball spielen. But not in the Bundesliga. Aber nicht in der Bundesliga. Right? And you can have a great time. Und kannst dort Freude haben. And God was faithful to them. Und Gott war ihnen gegenüber treu. Think of Esau. Denk an Esau. Esau was disqualified. Esau war disqualifiziert. Why? Warum? Because he despised the birthright. Weil das Erstgeburtsrecht missachtete. And that birthright is this Bible. Dieses Geburtsrecht ist aber die Bibel. This is our birthright. Das ist unser Geburtsrecht. All of God's promises. Erstgeburtsrecht, nämlich alle Verheißungen Gottes. Are now mine. Die gehören mir hier. Die sind in mir. Christ. Sind mein, die meinigen. What do I do with it? In Christus. Was mache ich damit? My heart is revealed by my attitude toward the birthright. Mein Herz wird offenkundig durch meine Einstellung gegenüber diesem Geburtsrecht. What do I allow in my life? Was lasse ich in meinem Leben zu? That is contrary to the Word. Das dem Wort widerspricht. Do I even care? Mache ich mir überhaupt Gedanken? Ah, I'm doing okay. Es geht mir ich ganz gut. No ja. Problem. Kein Problem. No problem. Kein Problem. But when God looks for a king, doch wenn Gott nach einem König schaut, and someone comes along and says, how about him? Und jemand dann dich vorschlägt und sagt, wie wär's mit ihm? God will say no. Wird zu Gott nein sagen? No, no. This one is disqualified for this thing. Der ist jetzt bezüglich dieser Aufgabe disqualifiziert. But here's another thing. Doch hier ist noch was. And he's disqualified for that too. Für das ist auch disqualifiziert. I have about 100,000 more things to do. Ich habe 100,000 Dinge, die mehr erledigt werden müssen. This person is still disqualified for all that. I mean, I've got a few more things he can do. Diese Person ist für alle diese disqualifiziert, doch habe ich ein paar mehr Dinge. I don't want to miss the best that God has for me. Ich will das Allerbeste von Gott nicht verpassen. Anyone can be disqualified. Jeder kann disqualifiziert sein. And that means at a certain point in my life, dass ich zu irgendeinem Moment meines Lebens I am despising what God says. Verabscheue ich, was Gott sagt. God says something clearly. Gott sagt ganz klar. Like thou shalt not commit adultery. Sollst nicht Ehebruch begehen. Thou shalt not steal. Du sollst nicht stehlen. Thou shalt not kill. Du sollst nicht töten. Or gossip. Böse Nachreden. But my mouth just runs. Aber mein Mundwerk, das bewegt sich immer weiter. Everything's go. I'm blessed. Come on, don't take it so serious, Pastor. Nehmen wir es doch nicht so ernst, Pastor. I mean, come on, look, I've got this. Schau, ich habe das. I got that. Das habe ich auch. Und das habe ich auch noch. I mean, come on, everything's going fine anyway. Es geht ja auch so wunderbar weiter. Boy, oh boy, oh boy. Du lieber Junge. You think so? Das glaubst du? You think so? Das denkst du? Everything's going great. Alles läuft so weiter. Everything was going perfect for Esau. Für Esau hat sich alles perfekt ergeben. Perfect. Perfekt. Boy, he was his father's favorite. Er war der Liebling des Vaters. He was the hunter. Der geübte Jäger. And he used the bow. Er hat den Bogen verwendet. And Isaac loved him. Und Isaac liebte ihn. And he brought in the venison. Und er hat dieses Gericht gebracht, dieses köstliche. Venison, the deer meat. Dieses Fleisch von diesem. From Hirsch. Von einem Hirsch. Yeah, thank you, Gerald. And the cranberry sauce. Und die Preiselbeersoße. And the whole thing, Gerald. Und das ganze Gerald Menü. Is so hungry right now, he can't translate. Und das ganze Menü. Ich bin so hungrig, dass ich es gar nicht übersetze. Right. You can't mention food when Gerald's translating. Ich kann gar nicht das Essen vom Essen sprechen, wenn der Gerald übersetzt. Gerald just got a Big Mac attack. Ich habe gerade jetzt einen Big Mac. Did you notice when he spaced out just now? Ja. Habt ihr gemerkt, wie ich jetzt nachgelassen? As soon as I mentioned the deer meat, you know. Sobald ich über dieses Hirschfleisch gesprochen. Did you see his eyes open up? He went. Sind die Augen lebendig geworden? And it was like McDonald's. Und dann war nur mehr McDonald's. Right after church. Gleich nach dem total unterzuckert. Okay, back to the message. Also zurück zur Botschaft. He was thinking of a, what were you thinking of? One of those Wurzels down there, right? Those Bratwurst, not the horses. Okay, back to the message. Zurück zur Botschaft. How much time we got? Okay, watch this. Esau. Also Esau. Esau has all the favor of his dad. Also er hatte die gesamte Gunst des Vaters. He's the firstborn. Der Erstgeborene. He has the legal right to the blessing. Rechtlich hat er Zugang zum Segen. Number one. Erstens. Number two, he's his father's favorite son. Zweitens ist er der Lieblingssohn des Vaters. So what could possibly happen? Was kann jetzt noch passieren? Nothing. Nichts. What could possibly happen? Was kann jetzt noch passieren? I mean, come on. We just live our life. Don't take things so serious. Wir leben unser Leben, nehmen wir Dinge nicht ernst. I pray. Ich bete. What can happen? Was kann passieren? It's in my pocket. Es ist schon in meiner Tasche. And moments before he was to receive the blessing. Und ganz unmittelbar, bevor er daran war, den Segen dann zu realisieren. Jacob steps in and steals the blessing. Kommt Jakob dazwischen und nimmt diesen Segen. And when Isaac was trembling there, und als Isaac da zitterte, when Esau came in and said, und als Esau da sagte, there's no second blessing? Gibt es keinen zweiten Segen? You can't take it back? Kann man das nicht rückgängig machen? And Isaac said, und Isaac sagte, your brother took your blessing, dein Bruder nahm den Segen. And so shall he be blessed. Und er wird, so soll er auch gesegnet sein. And Esau lost that forever. Und Esau verlor das für immer. Was there nothing else to be blessed by? Gab es da nichts anderes, wodurch man gesegnet werden konnte? No. Nein. Esau was a blessed man. Esau war gesegnet. God took care of him. Gott sorgte um ihn. But this blessing, doch dieser Segen, gone. Der war weg. Scratched out. Gone. Unwiderruflich, gestrichen. Was Esau like totally cast off by God? Wurde Esau von Gott völlig weggeworfen? No, God made him a great nation. Gott machte eine Nation aus ihm sogar. The Edomites were a great nation. Die Edomiter waren ein großes Volk. God blessed them. Gott segnete sie. But this thing was gone. Das war vorbei. And we need to have that in our minds. Das müssen wir uns immer in unseren Gedanken haben. I don't want to be disqualified. Ich will nicht disqualifiziert werden. Number one, I won't lose my salvation. Erstens, ich werde meine Rettung nie verlieren. If I'm really saved. Wenn ich gerettet. If I've been born again. Wenn ich wiedergeboren. Number two. Zweitens. Disqualification is a serious issue. Disqualifikation ist was Ernstes. Because I'm gonna lose, weil ich verliere, what God wanted me to have. Das, was Gott eigentlich für mich geplant hat zu haben. And it is eternal. Und das ist für immer. Moses disqualified. Disqualifiziert. At the end. Ganz zum Schluss. He lived the most wonderful life before God. Er hat das wunderbarste Leben vor Gott gelebt. He had the whole cake. Hatte den ganzen Kuchen. It was one of those chocolate Kirsch cakes, you know? Das ist so wie eine Schwarzwälder Kirschtorte. He had the whole cake. He lived a wonderful life before God. Er lebte ein vorbildliches Leben für Gott. And then there comes the cherry on the cake. Dann kommt dann die Kirsche auf diesen Kuchen. It's the very end of his life. Er ist ganz am Ende. And the hand of God is bringing the cherry to the very top. Und die Hand Gottes bringt diese letzte Gipfelkirsche. It's about to be put on top of the cake. Und die wird auf die Glasur draufgelegt. Moses wants to go into the promised land himself. Moses will ja selber auch eintreten in das verheißene Land. The cherry on the cake. Die Kirsche auf dem Kuchen. The promised land. Das versprochene Land. I'm on the promised land. Ich bin im versprochenen Land. Yay! Ja. I'm touching it with my own feet. Ich steige drauf. All those years in the wilderness. All diese Jahre in der Wüste. And look, I'm in the promised land. Ich bin im versprochenen Land. And then, und dann, he misrepresents God. Missrepräsentiert er Gott. It says he broke faith with God. Er hat den einen Glaubensbruch. And God said, Gott sagte zu ihm. Can't even talk anymore. Und Gott sagte. God says to him. Gott sagte zu ihm. Because you did that. Weil du das getan hast. You will not go into the promised land. Wirst du nicht in das verheißene Land eingehen. And the cherry that was descending on the cake. Und die Kirsche, die schon herabgelassen wurde. It was coming right into his mouth. Und die schon fast in seinem Mund war. Is gone. Die ist weg. Forever. Für immer. He never stepped on the promised land. Er hat nie das verheißene Land betreten. Maybe in the millennium. Im tausendjährigen Reich but vielleicht. Not at that moment. Aber nicht in diesem Moment. That moment's gone. Der Moment ist weg. So that's gone. Und das ist vorbei. And he was disqualified. Er war jetzt disqualifiziert. Didn't lose his salvation. Hat nicht die Rettung verloren. Didn't take away the heritage that he had. Hat auch sein Erbe nicht kleiner gemacht. He just was disqualified from the privilege of leading Israel into the promised land. Sondern er verlor das Privileg, Israel in das verheißene Land hineinzuführen. And here's the question. Und hier ist die Frage. How many things will I be disqualified from in my life? Von wie vielen Dingen werde ich in meinem Leben disqualifiziert werden? That I won't even know. Was ich gar nicht mitbekomme. Revelation chapter 2. Offenbarung 2. The church of Ephesus is about to be disqualified. Die Gemeinde Ephesus, die Epheser-Gemeinde steht kurz vor ihrer Disqualifikation. The Lord says to them, der Herr sagt ihnen, you have left your first love. Ihr habt eure erste Liebe verlassen. Repent. Kehrt um. Or I will remove your candlestand. Oder ich nehme den Kerzenleuchter weg von euch. I'm going to remove it. Komplett weg. You are disqualified. Dann seid ihr disqualifiziert. You don't represent me anymore. Ihr repräsentiert mich nicht mehr. In heaven there's no light on the wall anymore. Im Himmel gibt es da kein Licht mehr da auf dieser Karte. It just went out. Es ist weg. Disqualified. Disqualifiziert. As a church. Als Gemeinde. A church is disqualified. Eine Gemeinde ist disqualifiziert. This is why. Deshalb. We hold to the word. Halten wir uns am Wort. I go to bed at night. Ich gehe abends ins Bett. And I meditate. Ich meditiere. The things that are in my life. Die Dinge, die in meinem you Leben think sind. About them. Du denkst über sie nach. And in fear and trembling. Und zwar in fürchtend und zitternd. Philippians 2:12. Philipper 2:13. Und 13. Work out your salvation in fear and trembling. Wirke deine Errettung in Furcht und Zittern aus. Lord, I know there's no condemnation. Herr, ich weiß, dass es keine Verdammung gibt. I know you'll always take care of me. Ich weiß, dass du immer für mich sorgst. But am I about to be disqualified? Aber stehe ich kurz vor meiner Disqualifikation? I find myself always lying. Ich habe mich beim Lügen dauernd ertappt. Always gossiping. Bei üblem Geschwätz, übler Nachrede. I'm always negative. Immer negativ. I read about kindness, but I'm never kind. Ich lese über Freundlichkeit, aber ich bin nie freundlich. Yeah. Ja. We should fear disqualification. Wir sollten in der Furcht vor Disqualifikation leben. From God's very best. Nämlich von Gottes allerbesten. And just because things are going well. Und nur deshalb, weil alles funktioniert oder gut läuft, doesn't mean a torpedo can't come out of nowhere. Heißt doch lange nicht, dass irgendwo aus dem Nichts heraus plötzlich eine Überraschung, also ein Torpedo kommt. Yeah. So, let's thank the Lord tonight. Danken wir Gott heute. We have his word. Wir haben sein Wort. And I can just open that word up and just be blessed. Ich kann es öffnen und gesegnet sein. And I can say, Lord, und ich kann sagen, Herr, speak to me. Sprich zu mir. Speak to me. Fill my heart. Fülle mein Herz. Please. Bitte. I want to experience your very best. Ich möchte dein allerbestes erfahren. Father in heaven, thank you for this evening. Vater im Himmel, danke für diesen Abend. And we want to pray in light of this theme. Und wir wollen beten im Lichte dieses Themas. We have a new year. Wir haben ein neues Jahr. Time is short. Die Zeit ist kurz. The world situation is slowly escalating. Die Welt, die Situation in der ganzen Welt eskaliert im Middle East. Im Mittleren Osten. We don't know how much time we have. Wir wissen nicht, wie viel Zeit uns noch bleibt. Father, we pray. Vater, wir beten. That you would lead us. Dass du uns führen mögest. Always in the truth. Immer in die Wahrheit. And that your word would really be a lamp unto our feet and light unto our path. Und dass dein Wort wirklich eine Lampe unseren Füßen wäre, ein Licht auf unserem Pfad. We thank you and praise you tonight. Wir danken dir und preisen dich. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.